Heimat meine Traue, Land im Dämmerschein. Himmel, du mein Blauer, du mein Fröhlichsein. Einmal wird es heißen, als ich war verbannt, hab ich dich zu preisen, dir ein Lied gesandt. Warum dich zu einen dir ein Lied geweiht und mit dir zu weinen in der Dunkelheit? Himmel schien ein blauer, Friede kehrte ein. Deutschland, meine Trauer, du mein Fröhlichsein.